Jetzt können Sie üben. Wie sind die Sätze gemeint? Normal, ironisch oder ärgerlich? Wählen Sie A oder B. Danach hören Sie die Lösung. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Jetzt wollen meine Schwiegereltern, dass wir sie dieses Wochenende schon wieder besuchen. Schönen Dank auch. A. Normal. B. Ironisch. B. Ironisch. Sprechen jetzt Sie nach dem Signal. Danke, das ist aber nett von dir. A. Normal. B. Ironisch. A. Normal. Wie bitte? Was hast du gesagt? A. Normal. B. Ärgerlich. A. Normal. Wie bitte? Das kann doch nicht dein Ernst sein. A. Normal. B. Überrascht und ärgerlich. B. Überrascht und ärgerlich. Lassen Sie mich bitte ausreden. Ich war noch nicht fertig. A. Normal. B. Ärgerlich. A. Normal.